Hier ist NDR 3 mit der Bibliothek. Meine Damen und Herren, Sie hören nun eine Sendung von Siegfried Herrschmidt. Wir bezeugen Hiroshima, die Atombombe in der japanischen Literatur. Am 6. August 1945, um 8.15 Uhr und 17 Sekunden Ortszeit, öffnet sich knapp 10.000 Meter über dem Zentrum von Hiroshima der Bombenschacht einer amerikanischen B-29. 20 Sekunden später, in etwa 500 Metern Bodenhöhe, explodiert die erste zum Einsatz kommende Atombombe. Ich war von dem wiederholten Fliegeralarm in der Nacht entsetzlich müde gewesen, musste tief geschlafen haben. Gerade schien mir, ich läge in einem ungewohnten, seltsamen und wunderbaren Traum. Da glitt, wirklich und unwirklich zugleich, ein grünblaues Licht wie auf dem Grund des Meeres über meine Lider. Komisches Zeug, was du da träumst. Doch im selben Augenblick, in dem ich das dachte, erhob sich ein schwer zu beschreibendes, heftiges Geräusch. Und ich erhielt einen Schlag, als würde mein Körper in Stücke zerbrochen und so durch die Luft gewirbelt. Es war nicht das malmende Geräusch, mit dem sich Sprengbomben in die Erde bohren. War anders auch als das einem platternden Regen vergleichbare Fallen von Brandbomben. Es hatte etwas metallisch Klirrendes. War ein Geräusch, dem nichts zu widerstehen vermochte. Nie zuvor hatte ich eine Situation erlebt, in der die Formulierung in einem einzigen Augenblick körperlich als so zutreffend spürbar gewesen wäre wie an jenem Morgen. Dieser erste Versuch, den einen Augenblick in Worten zu schildern, findet sich in einer am 30. August, also reichlich 3 Wochen nach dem Ereignis, in der Zeitung Asahi Shimbun abgedruckten Skizze. Sie stammt aus der Feder der 41-jährigen Erzählerin Yoko Ota. Ein Text, der noch kaum Reflexionen enthält. Mit lediglich einigen Schlaglichtern rekapituliert die Autorin, was ihr und ihren Angehörigen, den nächsten Nachbarn in 1,5 Kilometern Entfernung vom Explosionszentrum geschehen ist, wie sie mit anderen verletzt Überlebenden geflüchtet ist. Ein Vergleich mit dem Originalmanuskript lässt erkennen, dass gewisse Passagen von der Redaktion verkürzt bzw. gestrichen wurden. So ist der Begriff Atombombe völlig daraus verschwunden. Und auch ein Satz wie der folgende hat unter der Vorsicht des Rotstifts so gelitten, dass wir ihn hier rekonstruieren müssen. Die Brutalität der neuen Waffe ist unbestreitbar. Indessen gewahre ich selbst an ihr eine Schwachstelle. Auf den Körper zwar übt sie die unmenschlichste Wirkung aus, aber durch sie den Geist zu Asche zu verbrennen, dazu, glaube ich, ist auch sie nicht das Mittel. In Hiroshima am 6. August sowie 3 Tage später beim Abwurf der zweiten Atombombe auf die südjapanische Stadt Nagasaki sind Schriftsteller, Lyriker und Erzähler unter den Opfern. Soweit sie überleben, beginnen sie unmittelbar nach der Katastrophe, das Grauenvolle zu notieren. Sie wissen, es ist ihre historische Pflicht. Und dieses Gefühl der Verantwortung verstärkt sich, je deutlicher erkennbar wird, dass die neue Waffe nicht nur in jenem einen Augenblick Zehntausende getötet hat, sondern dass die durch sie freigesetzten Strahlungen für Aberzehntausende unabwendbares Sichtum bedeuten, zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann von der sogenannten Atombombenkrankheit eingeholt zu werden. Stellvertretend für alle, deren Geist die Bombe nicht zu Asche zu verbrennen vermochte, formuliert die 1913 geborene Sadako Kurihara in einem Gedicht: Heißt es auch, dass wer je die Hölle sah, zurückgerufen wird vom Höllenfürsten, sobald er davon spricht? Ich, die ich Hiroshima sah und überlebte. Ich will, wohin ich auch gehe, laut Hiroshima bezeugen. Eine der Eigenheiten der japanischen Literatur ganz allgemein ist die Scheu vor der puren Erfindung von Thema und Gegenstand. Schon das subjektiv Erlebte und Empfundene, ohne Ausschmückung niedergeschrieben, kann als literarisch gelten, und noch die artifizielle Fiktion baut großenteils auf solchen Erfahrungen auf. Von daher gesehen, brauchte nicht gefragt zu werden, ob Literatur das geeignete Medium sei, um Hiroshima und Nagasaki zu bezeugen. Auf die ersten Notizen, Skizzen, Tagebücher folgten, wie selbstverständlich, die ersten Erzählungen und Gedichte. Die bereits erwähnte Yoko Ota schrieb noch ganz unter dem Eindruck der höllischen Szenerie Hiroshimas ihren Roman Stadt der Leichen. Im November 1945 war das Manuskript abgeschlossen. Ebenfalls in diesen Herbstwochen arbeitete der damals 40-jährige Tamiki Hara, der sich nach dem 6. August in ein Dorf am Rande der Stadt geflüchtet hatte, an seiner Erzählung Sommerblumen. Beide Werke stehen am Anfang einer Sonderentwicklung innerhalb der japanischen Nachkriegsliteratur, der sogenannten Gembaku-Bungaku, wörtlich Atombombenliteratur. Es handelt sich dabei um einen Begriff, der sich ausschließlich auf die Gemeinsamkeit des Themas bezieht. Ein Programm, eine Stilrichtung war und ist damit nicht verbunden. Tamiki Hara bleibt bei einer, könnte man sagen, Ästhetik des Grauens. Durch die Weite des silbernen Nichts, das sich gleißend unter der glühenden Sonne breitete, zogen sich Straßen, Flüsse und Brücken. Da und dort lagen, wie künstlich angeordnet, rot verbrannte, aufgequollene Leichen. Das musste eine neue, durch eine sorgfältig genaue Methode herbeigeführte Hölle sein. Alles Menschliche war hier ausgemerzt. Die Leichen zum Beispiel hatten einen unerklärlichen, modellhaft mechanischen Ausdruck. Von diesen Leichen, die im Augenblick der Qual gekrümmt, steif geworden waren, ging eine Art mystischen Rhythmus aus. Mitten in diesem Nichts ähnelten die wirr herabhängenden Leitungsdrähte und die unzähligen Trümmer einem in sich erstarrten Muster. Bei Yoko Ota hingegen eine Distanzlosigkeit, eine Sprache, die in der Schilderung des Brutalen selber auch brutal wird. Zunächst begriffen wir nicht, dass das Brandwunden waren. Es hatte da kein Feuer gegeben. Wo also hätten sie sich so verbrennen sollen? Merkwürdig. Sonderbar die Gestalten. Nicht eigentlich abschreckend, aber zum Erbarmen elend. Sie waren ausnahmslos so gleichmäßig verbrannt, wie der Bäcker in seinem eisernen Ofen die Reiskräcker bäckt. Keine roten, keine weißen Stellen wie bei üblichen Verbrennungen. Vielmehr ein bräunliches Aschgrau, eher geröstet als verbrannt. Und wie sich bei einer auf den Steinen gerösteten Kartoffel die Schale pellt, so hing ihnen die Haut in grauen Fetzen vom Leib. Gembaku Bungaku war in den ersten Nachkriegsjahren gleichbedeutend mit Untergrundliteratur. Ja, genauer gesagt könnte man von einer Literatur im Ghetto sprechen. Geschrieben und gelesen lediglich in privaten Zirkeln, die sich unter den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki gebildet hatten. Schon das übrige Japan erfuhr nichts davon, geschweige denn die Welt. Die Kapitulation des Kaiserreichs hatte im Lande selbst keinen völligen Zusammenbruch zur Folge. Das Kabinett zwar wurde mit neuen Männern besetzt, aber die Regierung als solche und die Verwaltung bestanden fort. Desgleichen erschienen die Zeitungen zunächst unverändert weiter. In der Zeit zwischen dem 15. August, an dem der Kaiser die Annahme der Kapitulationsbedingungen erklärte, und ihrer offiziellen Unterzeichnung am 2. September, zog man allerorts eine erste, wenngleich zurückhaltende Bilanz. Die nach Hiroshima und Nagasaki entsandten Kommissionen japanischer Ärzte und Wissenschaftler sowie die Dokumentarfilmer stellten wichtiges Material sicher. Die Zeitungen brachten Texte wie die eingangs zitierte Erfahrungsskizze der Yoko Ota. Mitte September jedoch, nachdem sich das alliierte Generalhauptquartier als die entscheidende Überadministration etabliert hatte, wurden strikte Kontrollen verfügt. Die Wissenschaftler mussten ihre Aufzeichnungen übergeben, die Kamerateams ihre Arbeit abbrechen, ihre Filme wurden beschlagnahmt. Ein sogenannter Presscode erklärte jede Kritik an den Alliierten, die der Wahrheit oder aber den Interessen der Alliierten zuwiderlaufe, für unzulässig. Hinsichtlich des Verhaltens der alliierten Streitkräfte dürfe nur berichtet und in Kommentaren behandelt werden, was diese selbst zuvor bekannt gemacht hätten. Druckerzeugnisse wurden einer Vorzensur unterworfen. In der Praxis bedeutete dies, dass die Atombombenabwürfe entsprechend der offiziellen amerikanischen Sprachregelung als eine zur Beendigung des Kriegs notwendige Maßnahme zu gelten hatten. Doch die Schriftsteller nahmen die Auseinandersetzung auf. Die Aktivsten gründeten noch im Herbst 1945 in Hiroshima eine Gruppe Kultur der Shugoku-Region. Nach langwierigen Auseinandersetzungen mit der Zensur starteten sie im März 1946 ihre gleichnamige Zeitschrift mit einem Sonderheft Atombombe. Es enthielt zwei Erzählungen, eine Vielzahl von Gedichten und eine Serie epigrammatischer Kurztexte von Motosaburu Iguchi. Als er die siebente Leiche eingeäschert hatte, meinte einer voller Überzeugung: Das gibt tüchtige Kartoffeln auf diesem Acker. Kein Dünger nämlich wirkt so wie die Asche von Toten. Darauf ein anderer, während er sich an einem noch qualmenden Sargbrett die Zigarette anzündete: Und ein billiger Dünger ist es obendrein. Die Zeitschrift hatte keine Verbreitung über die Gruppe hinaus. Bei solcher Begrenzung schien die Zensur in der Tat zur Nachgiebigkeit bereit zu sein. Ähnlich wurde auch Tamiki Hara mit seiner Erzählung Sommerblumen ins Abseits gedrängt. Nachdem er mit dem Versuch, sie im Januar 1946 in die Zeitschrift Moderne Literatur mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren einzuschmuggeln, gescheitert war, erschien sie schließlich im Juni 1947 in der Mita-Literatur, wiederum einer Gruppenzeitschrift, zudem erheblich gekürzt. Noch später, erst im November 1948, lag Yoko Otas Roman Stadt der Leichen in einer ebenfalls gekürzten Buchausgabe vor. Im selben Jahr hatte die Besatzungsmacht bei Fortbestehen des Presscode die Vorzensur aufgehoben. Man mochte der Meinung sein, die Tabuisierung des Themas habe sich durchgesetzt. Tatsächlich jedoch war die Gembaku Bungaku, die Atombombenliteratur, dabei, über das anfängliche Ghetto hinaus an Boden zu gewinnen. Bewirkt wurde dies durch Autoren wie den 1920 in Hiroshima geborenen Hiroyuki Agawa, der Spätheimkehrer aus Kriegsgefangenschaft die Situation im Lande zwar aus subjektivem Blickwinkel, aber formal und stilistisch mit einer eher kalten Nüchternheit zu verarbeiten begann. Agawa galt den Großen in der literarischen Welt als ein wichtiger Newcomer. So besaß er von vornherein ihre Unterstützung. Und bereits im September 1946 konnte seine Erzählung Nach Jahr und Tag, die die Suche nach den eigenen Eltern in der von der Atombombe zerstörten Heimatstadt zum Thema hatte, in einer der bedeutendsten, landesweit verbreiteten Tokioer Zeitschrift erscheinen. Andere seiner Arbeiten erweiterten das Thema, so der 8. August, publiziert im Dezember 1947. Der Zensur gegenüber war Agawa, verglichen mit jenen ersten und selbstbetroffenen Autoren der Atombombenliteratur, insofern im Vorteil, als er die Ereignisse nur aus zweiter Hand und ihre Folgen nur nach seinen eigenen später gemachten Beobachtungen schilderte, sich des Vorwurfs einer gegen den Sieger gerichteten Protesthaltung also leicht zu entledigen vermochte. Außerdem war das Thema bei ihm nur eines unter vielen. Er gehörte nie den engeren Hiroshima-Zirkeln an. Trotz dieser allmählichen Ausweitung herrschte der Eindruck vor, als fielen die Ereignisse des August 1945 schließlich in eine historische Vergangenheit zurück. Ihre Literarisierung schien das nur noch zu bestätigen. Da ging im Sommer 1949 die Nachricht um die Welt, die Sowjetunion habe einen ersten Atombombentest unternommen. Brach im Juni 1950 der Koreakrieg aus, in dem die USA 5 Monate später gegen eine Beteiligung Rotchinas mit dem Einsatz der Bombe drohten. Die Stimmung unter den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki schlug in tiefen Pessimismus um. Tamiki Hara, der Autor der Sommerblumen, beging im März 1951 Selbstmord. Er hatte die Vorstellung nicht ertragen, das Grauenvolle könne sich wiederholen. In dieser Zeit publizierte Yoko Ota ihren zweiten großen Atombombenroman Menschliche Wracks in verschiedenen Zeitschriften. Der 1917 geborene Sankichi Toge stellte seine Atombombengedichte zusammen und verteilte sie in 500 handabgezogenen Exemplaren. Gebt uns die Väter, die Mütter zurück, die Alten, Die Kinder, gebt uns zurück. Mich selber gebt mir zurück und die neben mir waren. Gebt sie mir zurück. Solange Menschen und Menschenwelt sind, gebt uns den unzerstörbaren Frieden. Den Frieden zurück. Die 1904 in Nagasaki geborene, aber seit langem in Tokio lebende Ineko Sata begann, ähnlich wie zuvor Agawa, in ihrer Heimatstadt zu recherchieren und das Thema in ihre Werke einzuarbeiten. Der 6 Jahre ältere Masuji Ibuse, der 1945 in ein Dorf 100 Kilometer nordöstlich von Hiroshima evakuiert worden war, schilderte in der Erzählung Schwertlilien jenen 6. August. Auf dem Rückweg von Fukuyama ging ich die Straße am Fluss entlang. Am Fuß der Eisenbrücke, vom Damm geschützt, hatte man eine Flakkanone aufgestellt. Aber es war kein einziger Soldat dabei. Das Rohr zielte nach Westen. Ich stieg in die Wiese an der Eisenbrücke hinunter und während ich den Westhimmel im Auge behielt, verzehrte ich, was ich zu essen mitgenommen. Kein Soldat der Wache gestanden hätte. Ich fürchtete, es könnte jeden Augenblick vom Westen her ein feindliches Flugzeug auftauchen. Hätte ich freilich an diesem frühen Nachmittag gewusst, dass Hiroshima bombardiert worden war, hätte ich ferner von der Gewalt der Atombombe gewusst, ich würde gewiss mit einem anderen Gefühl den Himmel im Westen betrachtet haben. Tatsächlich erfuhr ich von dem Angriff auf Hiroshima erst 30, 40 Stunden nach dem Ereignis. Da nämlich kam ein Verwundeter, den die Atombombe entsetzlich zugerichtet hatte, ins Nachbardorf und berichtete, die unheimliche Bombe habe die Stadt Hiroshima innerhalb eines einzigen Augenblicks ausgelöscht. Diese Erzählung erschien im Juni 1951. Im September darauf wurde in San Francisco der Friedensvertrag mit Japan unterzeichnet. Mit dem Abzug der Besatzungstruppen entfiel die Zensur. Im Sommer 1952 berichteten die Massenmedien zum ersten Mal mit ausführlichen Text- und Fotoreportagen über das ganze Ausmaß dessen, was die beiden Atombomben in jenem einen Augenblick und in den Jahren seither angerichtet hatten. Die daraufhin landesweit in Gang kommende Anti-Atombomben- und Friedensbewegung erreichte 1954 nach dem sogenannten Bikini-Zwischenfall, als japanische Fischer in den Fallout-Regen eines Wasserstoffbombentests gerieten, ein solches Ausmaß, dass nun auch die Welt draußen aufmerksam wurde. Seltsamerweise, und obwohl sie gleichzeitig mit ihrer endgültigen Befreiung aus dem innerjapanischen Ghetto an Umfang wie Qualität erstaunlich zunahm, wurde der Atombombenliteratur eine ähnliche Beachtung im Ausland nicht zuteil. Übersetzungen gibt es bis heute nur spärlich. Auf Deutsch erschien einiges in DDR-Verlagen, in der Bundesrepublik so gut wie nichts. Eine der Ursachen hierfür war der damals schon große zeitliche Abstand zu den Atombombenabwürfen. Eine nicht unerhebliche Rolle spielte gewiss auch der Umstand, dass sich die sonst bei der internationalen Durchsetzung japanischer Literatur so aktiven amerikanischen Verleger in diesem besonderen Falle weitgehend verweigerten. Doch immer war die öffentliche Meinung in den USA von der Vorstellung bestimmt, Hiroshima und Nagasaki seien die adäquate Vergeltung gewesen für den japanischen Überfall auf Pearl Harbor zu Beginn des Pazifischen Krieges. Letztlich jedoch lagen die Schwierigkeiten im Thema selbst. Eine Waffe, die in einem einzigen Augenblick Verheerungen anrichtet, wie sie bei einer noch so modernen, konventionellen Kriegsführung frühestens nach Stunden, wenn nicht erst nach Tagen sichtbar werden, ist literarisch kaum präsent zu machen. Ein normales Bombardement lässt sich mit dem Mittel einer in der Zeit ablaufenden Handlung darstellen. Im Falle des Atombombenabwurfs gibt es nach dem ersten und zugleich letzten Augenblick nur noch Zustände bzw. Reaktionen zu beschreiben, die dem Leser in ihrer ungewöhnlichen Qualität niemals recht begreiflich werden können. Was die körperlichen und seelischen Spätfolgen betrifft, durch Strahlung verursachte Erkrankungen an Leukämie und anderen Krebsformen, die Isolierung innerhalb der Gesellschaft, in der man genetische Schädigungen bei den Opfern fürchtet, so sprechen sie, da ohne jede Präzedenz bestenfalls ein allgemeines Mitleid an, lösen aber kein Miterleben aus, das für die literarische Wirkung nötig wäre. Vor diese Problematik sahen sich auch jene japanischen Autoren gestellt, die sich als Nichtbetroffene mit dem Thema befassten. Ihre bisher gelungenste Lösung bot der schon genannte Masuji Ibuse in seinem Roman Schwarzer Regen von 1965. Wie in jener frühen Erzählung Schwertlilien ist alles eingebettet in scheinbar private Alltäglichkeit. Im Frühsommer 1950, als ein aus Hiroshima geflüchtetes älteres Paar die Nichte Yasuko verheiraten will, kommt das Gerücht auf, sie sei am 6. August 1945 in der Stadt nahe am Explosionszentrum gewesen, müsse also an der Atombombenkrankheit leiden. Während der Onkel Yasukos seine eigenen Tagebücher aus jener Zeit zum Beweis des Gegenteils in Abschriften zusammenstellt, in denen der Abwurf der Bombe wieder als Einbruch ins Private und Alltägliche erscheint, erkrankt Yasuko tatsächlich. Der Plan der Heirat wird fallen gelassen. Yasukos Onkel schreibt: Da ich keinen Grund sehe, länger zu schweigen, habe ich diese Dinge beschrieben, so wie sie sich ereigneten. Offensichtlich hat Yasuko dem jungen Mann, den sie heiraten sollte, einen verzweifelten Brief geschrieben, in dem sie ihm mitteilt, dass sie die Symptome der Krankheit bemerkt hat. Ob es Liebe zu ihm war, die ihr gebot, so ehrlich vorzugehen, oder tat sie es aus Verzweiflung, der Regung eines Augenblicks folgend. Ihr Sehvermögen hat schnell abgenommen und sie klagt über ständiges Ohrensausen. Als sie mir das erste Mal im Wohnzimmer davon erzählte, verschwand das Zimmer für einen Moment vor meinen Augen und ich sah eine große pilzförmige Wolke in den blauen Himmel steigen. Dass die Kranke sterben wird, ist wahrscheinlich, aber der Schluss bleibt offen. Die ungelösten Fragen von Hiroshima sind zu einem Teil des Alltags geworden. Andere Autoren, vor allem der jüngeren Generation, versuchten dadurch, dass sie Sieger und Opfer konfrontierten, dem Thema eine breitere Basis zu geben, über die der Nichtbetroffene leichter heranzuführen ist. Romane wie »Das Urteil« von Yoshihota, wie »Der amerikanische Held« von Momo Iida, aber auch das Nagasaki-Schauspiel »Der Pilot« von Ken Miyamoto gehören hierher. Noch weiter ausgreifend lässt der 1932 geborene Makoto Oda seinen Roman Hiroshima von 1981 mit dem Tag von Pearl Harbor beginnen, zudem nahe beim Versuchsgelände im US-Staat New Mexico, unter Reservats-Indianern, japanischen Einwanderern und weißen Landarbeitern, deren einer, zur Air Force einberufen, im Juli 1945 mit seiner Maschine bei Hiroshima abgeschossen und am Tag des Atombombenabwurfs als Kriegsgefangener selber auch zum Opfer wird. Auf der Flucht vor den herantreibenden Bränden sieht der amerikanische Soldat sich auf einer Flussbrücke einem Zug von, wie ihm scheint, Gespenstern gegenüber. Und nicht nur von dem gleichfalls in Flammen stehenden anderen Ufer rückten die Gespenster heran. So wie er von den Geistergestalten vor sich unwillkürlich den Kopf abwandte und hinter sich sah, fiel sein Blick auf einen ebensolchen Zug, der ihm folgte. Ununterscheidbar, ob Männer, Frauen, Alte, Junge, Kinder, ob Menschen überhaupt. An ihnen die Haut in Fetzen hängend. Versenkte, aufgeplatzte Gesichter, dicht an dicht. Mein Gott, wahrscheinlich war er selber wie sie. Ein Gedanke, der genügte, dass er plötzlich ganz deutlich seine eigene Gestalt erkannte. Eingegliedert in den Zug der Gespenster. In ein Wesen verwandelt, das mit ebenso wenig Bestimmtheit ein Mann oder eine Frau, alt oder jung oder ein Kind zu nennen war. Und kaum ein Mensch. Dass er erkannte, wie er auf sich selber zutaumelte. Das Sterben des amerikanischen Landarbeiters in dem von der amerikanischen Atombombe verwüsteten Hiroshima will besagen, dies war kein isolierter Fleck Erde, sondern der Ort der verlorenen Menschheit. unser aller Ort, wenn wir das Zeugnis, das davon ausgeht, nicht begreifen lernen. Auf NDR 3 hörten Sie in der Bibliothek eine Sendung von Siegfried Scharschmidt. Wir bezeugen Hiroshima, die Atombombe in der japanischen Literatur. Die Sprecher waren Klaus Nägelen, Rudolf-Jürgen Bartsch und Gerhild Schüttekopf. Die Redaktion der Sendung hatte Hanjo Kesting.